Kapitel 23. In meinem gegenwärtigen Zustand konnte ich keinen Gedanken fassen. Einzig die Wut beherrschte mich. Nur durch die geplante Rache hielt ich mich aufrecht. Sie bestimmte meine Ruhe und Berechnung zu einem Zeitpunkt, da sonst Raserei oder Tod mein Los gewesen wären. Als erstes fasste ich den Entschluss, Genf für immer zu verlassen. Die Heimat, mir in glücklichen und innigen Stunden so kostbar, war mir nun in meinem Unglück verhasst geworden. Ich versah mich mit Geld und etwas Schmuck, der meiner Mutter gehört hatte, und schied von Genf. Und nun begann jenes Umherstreifen, das erst mit meinem Leben zu Ende gehen soll. Ich habe einen beträchtlichen Teil der Erde durchquert, habe all die Entbehrungen durchgemacht, die der Reisende in Wüsten und barbarischen Ländern erdulden muss. Wie ich überhaupt am Leben blieb, ist mir ein Rätsel. Oft steckte ich die erschöpften Glieder auf der weiten Sandfläche aus und betete, dass ich sterben könnte. Doch immer hielt mich der Rachegeist am Leben. Ich durfte nicht sterben und meinen Gegner lebend zurücklassen. Als ich von Genf Abschied nahm, versuchte ich als erstes, einige Spuren aufzufinden, die mir den Weg des teuflischen Feindes verraten konnten. Aber ich hatte keine festen Pläne geformt. Stundenlang wanderte ich in der Umgebung der Stadt umher, ohne zu wissen, welchen Pfad ich einschlagen sollte. Als es Nacht wurde, befand ich mich am Eingang zu dem Friedhof, auf dem Wilhelm, Elisabeth und mein Vater ruhten. Ich betrat ihn und ging zu dem Grabmal, das ihre Ruhestätte bezeichnete. Alles war still. Nur die Blätter der Bäume säuselten leise im Winde. Es wurde früh dunkel und der Ort wäre auch für den gleichgültigen Beobachter ernst und feierlich gewesen. Es schien, als ob die Geister der Abgeschiedenen umherschwebten und einen Schatten um das Haupt des Trauernden warfen, den man wohl fühlen, aber nicht sehen konnte. Der tiefe Schmerz, den ich zuerst empfunden, wich Zorn und Verzweiflung. Sie waren tot und ich lebte. Auch ihr Mörder lebte, und um ihn zu vernichten, musste ich mein kümmerliches Dasein weiterschleppen. Ich kniete auf dem Gras nieder, küsste die Erde und rief mit zitternden Lippen: »Bei der geheiligten Erde, auf der ich kniee, bei den Schatten, die um mich schweben, bei dem tiefen, ewigen Schmerz, den ich fühle, schwöre ich, und bei dir, o Nacht, und bei den Geistern, die über dir thronen, schwöre ich, den Dämon, der all dies Elend verursachte, zu verfolgen, bis er oder ich in tödlichem Kampfe unterliegt. Darum will ich weiterleben. Um diese teure Rache zu üben, will ich wieder die Sonne sehen, auf dem grünen Rasen schreiten, die sonst auf immer meinem Blick entschwinden sollten. Und ich flehe euch an, ihr Geister der Toten, und euch, ihr wandernden Rachegeister, mir bei meiner Aufgabe zu helfen und mich zu leiten. Lasst den verfluchten teuflischen Unhold tief aus dem Becher der Verzweiflung trinken, lasst ihn die Qual fühlen, die mich jetzt zerreißt.« Ich hatte meine Beschwörung feierlich begonnen, in einem heiligen Schauder, der mir fast die Gewissheit gab, dass die Schatten meiner gemordeten Lieben meine Andacht hörten und billigten. Aber ich war wie von Furien besessen, als ich mit wuterstickter Stimme schloss. In der Stille der Nacht antwortete mir ein lautes, höllisches Gelächter. Es klang und dröhnte mir in den Ohren, sein Echo tönte von den Bergen und mir war, als tobte rings um mich eine höhnende und lachende Hölle. In diesem Augenblick wäre ich bestimmt dem Wahnsinn verfallen und hätte mein elendes Leben zerstört, wenn nicht mein Schwur erhört worden und ich zur Rache bewahrt geblieben wäre. Das Lachen erstarb, und eine wohlbekannte und verabscheute Stimme wisperte mir hörbar, anscheinend ganz aus meiner Nähe zu: »Es genügt mir, du elender Wicht. Du willst leben, und ich bin befriedigt.« Ich sprang zu der Stelle, von welcher der Laut kam, aber der Dämon wich meinem Griff aus. Plötzlich wurde die breite Mondscheibe sichtbar und schien voll auf seine widrige Missgestalt, als er mit übermenschlicher Schnelligkeit davonhastete. Ich verfolgte ihn, viele Monate lang war dies mein Ziel. Nur von einem flüchtigen Faden geleitet, folgte ich den Windungen der Rhone, aber vergeblich. Das blaue Mittelmeer wurde sichtbar, und durch einen sonderbaren Zufall sah ich, wie der Dämon sich um Mitternacht auf einem Schiff versteckte, das zum Schwarzen Meer fuhr. Ich machte die Überfahrt auf dem gleichen Schiff. Er entkam mir dennoch. Wie, weiß ich nicht. Dann bin ich immer seiner Spur in den Einöden der Mongolei und Russlands gefolgt, aber jedes Mal wich er mir aus. Manchmal wiesen mich die von seiner grässlichen Erscheinung aufgestörten Bauern auf seine Spur. Manchmal hinterließ er selber mir eine Fährte, da er fürchtete, dass, wenn ich sie verlöre, ich verzweifeln und sterben könnte. Ich beugte das Haupt unter heftigen Schneefällen und sah den Abdruck seiner riesigen Schritte auf der weißen Ebene. Wie kannst du, der du an der Schwelle des Lebens stehst und keine Sorgen kennst, ermessen, was ich fühlte und noch fühle? Kälte, Entbehrungen, Erschöpfung waren die kleinsten Übel, die ich erleiden sollte. Ich war von einem Teufel verflucht und trug eine ewige Hölle in mir, und doch folgte mir ein guter Geist, der meine Schritte lenkte und mir aus scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten half. Wenn ich manchmal von Hunger überwältigt, erschöpft niederzusinken drohte, fand ich in der tiefsten Einöde ein karges Mahl bereitet, das mich wiederherstellte und mir neuen Mut einflößte. Zwar war die Kost grob, so wie die Bauern auf dem Lande sie aßen, aber ich durfte nicht zweifeln, dass sie von den Geistern, die ich beschworen hatte, dorthin gesetzt war. Bei der größten Trockenheit, wenn der Himmel wolkenlos war und ich vor Durst zu sterben drohte, zog bald ein kleines Wölkchen am Himmel auf und spendete die Regentropfen, die mich neu belebten. Wo es sich verwirklichen ließ, folgte ich den Flussläufen. Aber der Dämon vermied diese für gewöhnlich, weil die Bevölkerung des Landes sich meistens dort angesiedelt hatte. Sonst war kaum ein menschliches Wesen zu sehen, und im Allgemeinen lebte ich von den wilden Tieren, die meinen Weg kreuzten. Ich hatte Geld bei mir und gewann die Freundschaft der Dorfbewohner, indem ich es unter sie verteilte oder etwas Wildbret mitbrachte, von dem ich einen kleinen Teil für mich zurückbehielt und den Rest denen schenkte, die mich mit Feuer und Kochgeräten versorgt hatten. Das Leben, das ich so zu führen gezwungen war, war mir verhasst. Nur im Schlaf genoss ich ein kurzes Glück. O gesegneter Schlaf! Oft, wenn ich ganz elend und ermattet zur Ruhe sank, lullten mich sogar die herrlichsten Träume ein. Meine Schutzgeister schenkten mir diese Stunden des Glücks, um meine Kraft für die Pilgerfahrt aufrechtzuerhalten. Ohne dieses Labsal wäre ich den Entbehrungen erlegen. Am Tage gab mir die Hoffnung auf die Nacht Kraft und Zuversicht. Denn im Schlaf sah ich meine Lieben, meine Lebensgefährtin, meine geliebte Heimat. Ich sah das gütige Antlitz meines Vaters wieder, hörte den silbernen Klang von Elisabeths Stimme und sah Clerval in der Blüte seiner Jugend. Wenn ich von einer beschwerlichen Wanderung ermüdet war, redete ich mir oft ein, dass ich träumte, bis es Nacht würde, und dass ich dann in den Armen der liebsten Freunde die Wirklichkeit genießen würde. Welch schmerzliche Zärtlichkeit fühlte ich für sie! Wie hing ich an ihren lieben Gestalten, die ich in meinen schlaflosen Stunden mir vors Auge rief, wie überzeugte ich mich selbst, dass sie noch am Leben waren. In solchen Augenblicken erstarb der Rachedurst, der noch immer in mir brannte, in meinem Herzen. Mir war die Vernichtung des Dämons vielmehr eine Aufgabe des Himmels, der mechanische Impuls einer mir unbewussten Macht als ein glühender Seelenwunsch. Die Gefühle dessen, den ich verfolgte, kenne ich nicht. Oft schnitt er mir wohl ein paar Zeichen in die Baumrinden oder riss sie in den Stein, um mir die Spur zu weisen oder meinen Zorn anzustacheln. Meine Herrschaft ist noch nicht vorüber. Diese Worte waren in einer dieser Inschriften lesbar. Du lebst und meine Macht ist ungebrochen. Folge mir, ich ziehe nach den ewigen Eisfeldern des Nordens, wo du unter Kälte und Frost leiden wirst, gegen die ich unempfindlich bin. In der Nähe wirst du, wenn du bald folgst, einen toten Hasen finden. Iss ihn, labe dich daran. Voran, mein Feind, unser Kampf auf Leben und Tod steht dir noch bevor, aber du musst noch viele schwere und qualvolle Stunden erdulden, bis es soweit ist. Höhnischer Dämon, wiederum schwöre ich Rache, wiederum weihe ich dich Tod und Marter. Niemals will ich meine Suche aufgeben, bis entweder er oder ich untergeht. Und mit welcher Verzückung werde ich dann meine Elisabeth im Jenseits wiederfinden und alle diejenigen, die mir schon den Lohn meiner schrecklichen Pilgerfahrt bereiten. Auf meinem Weg gen Norden lag der Schnee immer dichter. Die Kälte wurde fast unerträglich scharf. Die Bauern hatten sich in ihre Hütten verkrochen und nur ein paar der Wagemutigsten gingen heraus, um die Tiere, die der Hunger aus ihren Verstecken getrieben hatte, einzufangen. Die Ströme waren eisbedeckt. Es gab keine Fische mehr, und somit war ich von meiner Hauptnahrung abgeschnitten. Je größere Qualen ich erlitt, desto mehr triumphierte mein Feind. Eine seiner zurückgelassenen Inschriften lautete: Rüste dich, deine Qualen fangen erst an, hülle dich in Pelze, verschaffe dir Nahrung, denn bald treten wir eine Reise an, auf der das Ausmaß deiner Pein meinen ewigen Hass befriedigen wird. Diese schmähenden Worte bestärkten mich in Mut und Ausdauer. Ich blieb fest und entschlossen, mein Ziel nicht aufzugeben. Ich bat den Himmel um Hilfe und überquerte nimmermüde riesige Einöden, bis der Ozean in der Ferne sichtbar wurde als letzte Grenze des Horizontes. Oh, wie wenig glich er den blauen Südmeeren! Mit Eis bedeckt unterschied er sich vom Lande nur durch seine noch größere Wildnis und Rauheit. Die Griechen weinten vor Freude, als sie von den Hügeln Asiens das Mittelmeer erblickten und grüßten in Begeisterung das Ende ihrer Leiden. Mein Auge blieb trocken, aber ich kniete demütig nieder und dankte aus vollem Herzen meinem Schutzengel, dass er mich trotz aller Gefahr sicher zu den Gegenden geführt hatte, wo ich hoffte, ungeachtet des Gegners Übermut meinen Feind zu stellen und zu besiegen. Einige Wochen vor dieser Zeit hatte ich mir einen Schlitten und Hunde besorgt und auf diese Weise das Schneegelände unerhört schnell durchmessen. Ich weiß nicht, ob der Dämon die gleichen Vorteile besaß, aber ich beobachtete, dass, wo ich vorher jeden Tag in der Verfolgung zurückgeblieben war, ich nunmehr beständig an Entfernung aufholte, so dass, als ich den Ozean zum ersten Male erblickte, mein Feind nur eine Tagesreise voraus war und ich hoffen durfte, ihn noch ehe er die Küste erreichte, abzufangen. Neuen Mutes zog ich weiter vorwärts und kam nach 2 Tagen an ein elendes Dörfchen an der Küste. Ich befragte die Einwohner nach dem Unhold und erhielt eine ganz genaue Auskunft. Wie sie sagten, war ein riesiger Erdgeist mit einer Flinte und mehreren Pistolen den Abend zuvor dort aufgetaucht und hatte die Bewohner einer einsamen Hütte aus Furcht vor seinem scheußlichen Aussehen in die Flucht gejagt. Er nahm ihren Wintervorrat an Nahrung mit und lud sie auf einen Schlitten. Er raubte zum Ziehen desselben ein großes Gespann von Schlittenhunden, schirrte sie an und setzte noch in derselben Nacht seine Reise über das Meer in eine Richtung, die zu keinem Lande führte, fort. Die Dorfbewohner nahmen an, dass er bald dem brechenden Eise zum Opfer fallen oder in der ewigen Kälte erfrieren würde. Bei dieser Kunde packte mich eine Verzweiflung. Er war mir entronnen, und ich musste eine unheilvolle und endlose Reise über die Eisberge des Ozeans antreten. In einer Kälte, die selbst wenige der Einwohner dort auf die Dauer aushielten und die ich, der aus einem heiteren, sonnigen Klima kam, wohl kaum überleben dürfte. Aber bei dem Gedanken, der Feind könne leben und triumphieren, erfassten mich Wut und Rachedurst von Neuem und überrannten wie eine mächtige Flut jedes andere Gefühl. Nach einer kurzen Rast, während der die Geister der Abgeschiedenen um mich waren und mich zu Rache und Anstrengungen anspornten, rüstete ich mich zu meiner Fahrt. Ich tauschte meinen Landschlitten gegen ein Gespann, das den Unebenheiten des vereisten Meeres besser angepasst war, und nachdem ich ausreichende Vorräte beschafft hatte, fuhr ich vom Festland ab. Ich weiß kaum, wie viele Tage seitdem vergangen sind, aber ich habe Qualen und Entbehrungen durchgemacht, die nur mit dem ewig wachen Gefühl der gerechten Vergeltung, das mir im Herzen brannte, erträglich waren. Riesige, zerklüftete Eisberge versperrten mir oft den Weg. Ich hörte das Dröhnen der Grundsee unter dem Eise mit seinem todbringenden Klang. Doch es fror wieder, und der Weg über den Ozean wurde sicherer. Nach der Menge an Vorräten, die ich verzehrte, möchte ich annehmen, dass ich 3 Wochen auf dieser Reise zubrachte. Das fortwährende Scheitern meiner Versuche, meinem Feind zu begegnen, bedrückte mein Herz und ließ mich bittere Tränen des Kummers und der Mutlosigkeit weinen. Eines Tages, nachdem die armen Tiere unter unsäglicher Anstrengung meinen Schlitten auf den Gipfel eines Eisberges gezogen hatten, wobei sie vor Erschöpfung zusammenbrachen, entdeckte ich plötzlich einen dunklen Fleck in der nebligen Ebene. Ich sah hin und stieß einen wilden Triumphschrei aus, als ich einen Schlitten und die missgestalteten Formen einer wohlbekannten Gestalt darin erkannte. Die Hoffnung kehrte mir brennend ins Herz zurück. Warme Tränen strömten aus meinen Augen. Ich wischte sie schnell weg, damit das Bild des Dämons nicht verschwimmen würde. Doch die Erregung war mir zu mächtig, und ich gab meinen Tränen freien Lauf. Es war nicht die Zeit zum Zögern. Ich befreite die Hunde von ihrem toten Gefährten, gab ihnen reichlich zu essen, und nach einer einstündigen Rast setzte ich meinen Weg fort. Der Schlitten blieb in Sicht, und ich verlor ihn auch nicht wieder aus den Augen, außer für einen Augenblick, wo ihn eine kurze Zeit lang ein zerklüfteter Felsen verbarg. Der Abstand zwischen uns verringerte sich merklich. Nach 2 Tagen Fahrt betrug er nicht mehr als 1 Meile. Meinen Feind in meiner Reichweite zu wissen, ließ mir das Herz frohlocken. Doch jetzt, da ich so nahe am Ziele war, sollten mir jäh alle Hoffnungen zerstört werden. Die Grundsee grollte, die Eisdecke schwankte und rollte, das Tosen und Brausen wurde mit jedem Augenblick unheilvoller und schrecklicher. Ich trieb die Hunde an, doch umsonst. Es erhob sich ein Sturm. Die See brüllte und wie unter dem mächtigen Stoß eines Erdbebens barst die Eisdecke in einem fürchterlichen, überwältigenden Krachen. Schnell war der Rest geschehen. In wenigen Augenblicken rollte eine aufgewühlte See zwischen mir und meinem Feinde. Ich trieb auf einer abgesprengten Eisscholle, die ständig kleiner wurde und mir einen grässlichen Tod versprach. So vergingen viele entsetzliche Stunden. Mehrere meiner Hunde starben. Ich war fast dem Untergang nahe, als ich ihr Schiff vor Anker liegen sah und mit ihm neue Hoffnungen auf Rettung und Leben aufstiegen. Ich hatte nie gehört, dass Schiffe je so weit nördlich vordrangen und war völlig überrascht. Aus den Trümmern meiner Schlitten verfertigte ich ein paar Ruder. Auf diese Weise gelang es mir, unter unendlicher Kraftanstrengung meine Eisscholle in Richtung auf ihr Schiff zu bewegen. Ich war jedoch entschlossen, falls sie südwärts segeln sollten, mich lieber der Gnade der See auszuliefern, als mein Ziel aufzugeben. Ich hoffte, sie dazu zu bewegen, mir ein Boot zu geben, mit dem ich meinen Feind immer noch weiter verfolgen konnte. Glücklicherweise fuhren sie in nördlicher Richtung. Sie nahmen mich an Bord, als ich völlig erschöpft war. Ich wäre ohne ihre Hilfe gewiss den furchtbaren Strapazen erlegen. Und ich darf nicht sterben, denn meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Oh, wann wird mein Schutzengel mich zu dem Dämon führen und die Ruhe gewähren, nach der ich mich so sehne? Oder muss ich sterben, während er noch lebt? Wenn ich sterben sollte, noch ehe ich meinen Feind besiegt habe, so schwöre mir Worten, ihn nicht entkommen zu lassen, dass du ihn suchen und meine Rache durch seinen Tod stillen wirst. Aber darf ich es wagen, dich zu bitten, meine Sendung fortzusetzen, die Entbehrungen, die ich erlitten, auf dich zu nehmen? Nein, das kann ich von keinem verlangen. So selbstsüchtig darf ich nicht sein. Doch sollte er erscheinen, wenn ich tot bin, sollten ihn die Rachegeister dir zuführen, dann schwöre, dass er nicht über all mein Leiden und Leben triumphieren wird und einen anderen ebenso unglücklich macht wie mich. Traue ihm nicht, wenn er zu dir spricht, denn er ist sehr beredsam und überzeugend. Einst hatten seine Worte sogar über mein Herz Gewalt. Seine Seele ist ebenso teuflisch wie seine Gestalt, voller Verrat und dämonischer Bosheit. Höre ihn nicht an. Schleudere ihm die Namen von Williams, Justine, Clerval und Elisabeth, die meines Vaters und des unseligen Victors entgegen, und stoße ihm dein Schwert in die Brust. Ich werde bei dir sein und den Stahl mitten ins Herz lenken.